Kundgabe 3947. Empfangen am 29.12.1946. Zusammenschluss verschiedener Geistesrichtungen im Glaubenskampf. Die verschiedenen Geistesrichtungen werden durch ihre Abweichung voneinander auch immer im stillen Kampf miteinander liegen, insofern, als dass eine jede den Anspruch auf Wahrheit zu machen sucht und die andere daher nicht gelten lassen will. Und dennoch werden sie in der letzten Zeit zusammengehen, sofern sie nur die Lehre Jesu Christ als Grundprinzip haben und seinen Namen bekennen. Dann treten alle sonstigen Unterschiede in den Hintergrund. Denn alles geistige Streben wird bekämpft werden und jeder geistig Strebende daher Anschluss suchen am Nächsten, der gleichgesinnt ist. Und also wird sich dann aus jeder Geistesrichtung die Lehre Christi herausschälen und ihre Anhänger werden zu der Gemeinde Gottes zu zählen sein, zu seiner Kirche, die er selbst gegründet hat. Sie werden durch ihren Glauben an Jesus Christus dieser Kirche angehören, wenngleich sie verschiedene Geistesrichtungen haben. Eine jede wird abstoßen an äußeren Handlungen und Gebräuchen und nur die innere Bindung mit Jesus Christus anstreben. Eine jede wird die Liebe pflegen, Liebe lehren und Liebe üben. Der Kampf gegen alle Geistesrichtungen wird besonders brutal durchgeführt werden, sodass die lauen, glaubensschwachen Menschen abfallen, so sie nicht im tiefen, lebendigen Glauben stehen, denn sie können keinen Widerstand leisten, sie brechen unter der Last zusammen, die ihnen von weltlicher Seite auferlegt wird. Und Ursache davon ist der Irrtum, den eine jede Geistesrichtung aufzuweisen hat, an dem sie scheitern. So sie durch das ernste Vorgehen gegen sie zum Nachdenken darüber gezwungen werden. Wer in der Wahrheit steht, durch Wirken in Liebe und rechte Unterweisung von Seiten der erwählten Diener Gottes, der wird auch die Glaubensstärke aufbringen und er wird in keiner Not wankend werden, denn die Wahrheit vermittelt ihm Kraft und die Wahrheit gibt ihm auch Erkenntnis. Und so weiß er um das nahe Ende und die Rettung aus tiefster Not durch Gott selbst. Durch irrige Lehren aber kann er diese Erkenntnis nicht finden, und er wird wankend werden im Glauben und abfallen, so er vor die ernsthafte Wahl gestellt wird, Jesus Christus zu bekennen vor der Welt oder ihn zu verleugnen. Dann wird stark sein, der durch Liebeswirken sich aufnahmefähig für die Wahrheit aus Gott gemacht hat. Er wird Widerstand leisten und keine weltlichen Maßnahmen zu fürchten brauchen, denn er hofft auf die Hilfe Gottes und sie wird ihm werden in jeder Not des Leibes und der Seele. Dann wird die Kirche Christi nur klein sein und Anhänger jeder Geistesrichtung werden sich in ihr bergen und jeder Streit wird begraben sein, wie auch alle Äußerlichkeiten und zeremoniellen Handlungen wegfallen werden, angesichts der großen Verfolgung, die alle Anhänger zu fürchten haben. Und auch dies ist gut für die seelische Entwicklung des Einzelnen, dass er nur den Kern beachtet, dass er nur die christliche Liebelehre als diesen Kern erkennt und sein Glaube also gefestigt wird, je eifriger er diese Lehre befolgt. Die Schar der Gläubigen wird zusammenschmelzen, es wird nur eine kleine Herde sein, diese aber stehen in der Wahrheit, in der rechten Erkenntnis, und sie werden die letzten Tage härtester Prüfungen überstehen und als Sieger hervorgehen, denn die Kirche Christi wird siegen, und sie umfasset alle, die in der Liebe und im Glauben stehen, die ihn anerkennen vor der Welt und von seinem Geist erfüllt sind, als Folge unausgesetzten Liebewirkens. Und aus allen Geistesrichtungen werden sich die Streiter für Christi einreihen und sich stellen zum letzten Kampf. Und Gott selbst wird ihr Heerführer sein. Gott selbst wird sie schützen. Und das Schild des Glaubens wird sie decken und sie unverwundbar machen. Sie werden kämpfen für Christi Namen und der Sieg wird auf ihrer Seite sein. Amen.